Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute mal wieder bundesweit unterwegs, weil es ist eine kleine Ankündigung für eine anstehende Diskussionsrunde. Ich habe hier drei Gesprächspartner und ich möchte euch ganz kurz bitten, euch einmal vorzustellen. Ja, hallo, ich bin der Bernd Schreiner, Bernd DH bekannt und bin von der Orga. Ich bin Markus Drenger und ich bin auch in der AG Netzpolitik. PR02, ich unterstütze so ein bisschen bei der Orga. Ja, dann direkt die Frage, worum geht es? Also es wird um ACTA gehen und um Netzpolitik auf europäischer Ebene und die Abgeordneten aus den Landtagen werden dann auch erzählen, was sie sozusagen netzpolitisch gemacht haben und wo da die Vernetzungen sind und wie man sozusagen Netzpolitik auch von Landtagen aus in die Europäische Union tragen kann. Genau, dazu habt ihr auch noch aus der Europaebene einen besonderen Diskutanten, Partnerin. Wir haben für den Mittwoch, 19.12. die Amelia Anderstatter eingeladen, hier auf Mumble eine Gesprächsrunde mit uns zu machen um 20 Uhr. Und dazu sind dann noch aus den Fraktionen die jeweiligen netzpolitischen Sprecher da. Das ist genau wer nochmal? Da haben wir aus Berlin Alex Morlang, eventuell auch ein Simon Weiß, aber erstmal Alex Morlang, dann Daniel Schwert, Patrick Bayer und aus dem Saarland entweder Michael Neis oder Michael Hilberer, wie er sich nennt. Und ergänzt wird die Runde noch von der Kandidatin aus Niedersachsen für die Landtagswahl, der Katharina Nochen. Ja, ihr habt ja schon ein Thema angesprochen. Gibt es dazu noch andere Sachen, die angesprochen werden sollen? Es gibt sicherlich auch Fragerunden. Das heißt, wenn Leute aus dem Publikum Fragen haben, können die von den anwesenden Politikern beantwortet werden. Ansonsten können wir uns auch so einer Q&A-Session noch anderen Themen widmen. Aber es wird auch nicht um Netzpolitik gehen, also Internet Freedoms, sowas in der Richtung. Gerade mit dem Blick auf der Berichterstattung vor ein paar Tagen, ihr plant diese Sache ja schon länger. Das hat jetzt nicht irgendwie Ad-Hoc-Charakter, weil irgendein großes Magazin geschrieben hätte, die Netzgemeinde hätte die Piraten abgeschrieben. Nee, ganz so schnell geht es nicht, dass man da reagiert. Entstanden ist es neulich an dem Wochenende, bevor in dem EU-Parlament die Sitzung bezüglich dieser Kinderschutzrichtlinien angesetzt war. Und da hat man Kontakt zu Amelia aufgebaut und mal überlegt, dass wir da eigentlich zusammen reden sollten und mal gemeinsam Politik anstreben sollte. Um quasi dann auch aus dieser Diskussion in die Zukunft zu gehen und da die Zusammenarbeit zu erhöhen, oder was ist das Ziel dieser Gesprächsrunde? Also diese Zusammenarbeit zu verbessern ist auf jeden Fall ein Ziel der Runde, ganz klar. Gut, wir hatten jetzt die Punkte, wann es ist. Ne, den Raum hatten wir noch nicht gesagt. Macht ihr es im dicken Engel oder habt ihr einen speziellen Raum dafür? Nee, das machen wir im AG Netzpolitikraum. Der ist oben unter Bund zu finden. Da drin haben wir auch heute Abend noch Räume eingerichtet. Ist ein bisschen eine Neuerung. Wir brauchen da nämlich spezielle Räume und haben überlegt, wie wir das machen können. Das findet ja nicht alles komplett auf Deutsch statt, sondern Amelia spricht ja Englisch und da muss hin und her übersetzt werden. Und das ist eine Premiere und wir hoffen, dass das halbwegs glatt geht. Wir haben dazu mehrere Übersetzer und schauen mal, wie es wird. Also im Prinzip simultan Übersetzer für so Leute wie mich, die mit dem Englisch nicht so ganz auf Du sind. Also momentan ist angedacht, dass die Diskussion auf dem Podium in Deutsch stattfindet. Diese Diskussion wird simultan für Amelia übersetzt und die Fragen und Antworten von Amelia an die Runde werden durch eine andere Übersetzerin dann zurück übersetzt. Und zum Zuhören wird es zwei Räume vermutlich geben, einen im Originalton unverändert und der andere dann mit den deutschen Übersetzungen. Da bin ich ja echt mal drauf gespannt, ob das klappt. Das ist ja wirklich ein Novum für uns, ne? Ja, da sind wir genauso gespannt mindestens. Insbesondere, weil auch die Übersetzer nicht wirklich so mumble-erfahren sind. Das wird ja interessant, ja. Gut, habe ich irgendwas vergessen, was ihr unbedingt noch sagen wollt? Jo, wir laden natürlich alle dazu ein, zahlreich hier zu erscheinen, auch noch Werbung dafür zu machen und dass wir mal einen neuen Rekord aufstellen, dass Piraten hier Netzpolitik machen im Mumble und vielleicht ein paar hundert Leute mitzuhören. Gut, ihr habt es gehört. Zahlreich erscheinen. Mittwoch, 19.12. im NRW-Mumble, 20 Uhr im Raum AG Netzpolitik. Eine große Runde. Ihr findet dazu auch Informationen im Wiki, denke ich, ne? Primär auf der Bundeswebsite. Da gibt es eine Seite, da sind die wesentlichen Informationen nochmal zusammengefasst, auch mit Links, wo es dann zum Stream geht und so weiter. Das Ganze wird gestreamt. Und neben der Seite im Menü hat man da auch rechts in der Sidebar eine Ankündigung, ein kleines Banner, und da kommt der direkt darüber hin. Ihr habt es gehört, wo ihr die Informationen findet. Piratenpartei.de, extra Seite. Markus, Bernd, PR02. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das kurz vorzustellen. Und ich hoffe, dass ihr den Rekord schlagt. Ich glaube, er lag irgendwo bei 500 Leuten bei der Urheberrechtsdebatte. Müsst ihr aber auch genau nachgucken. Und wünsche euch da einen schönen Abend. Ja, auch dir vielen Dank. Jo, vielen Dank. Schönen Dank. Schönen Abend. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.